Hallo, hier ist die Annette aus der Musenstube. Das ist so eine Ladenbüro-Atelier-Galerie. Und ich dachte, ich spiele für Aperi einfach mal ein kleines Lied auf dem Flügel hier. Thank you.